Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollektor, sprach der Reporter der Sendung Zeugen der Zeit, Jahrgang 00. Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, Herr Kollektor, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Vielleicht gerade 25. Trägt so einen Drillig-Anzug, Knäppchen im Ohr, hält ihm das Mikrofon vor dem Mund, aber hat er ihm alles erzählt. Wie das war, aber was sollen so junge Leute schon anfangen mit so Wörtern von alten Leuten? Pollack und Siedlung und Hardenkeil, Kaiserwetter und Los auf Maloch und Sohle 7, Frankreich, Pfälzer und Trommelfeuer, Gram auf Rollen und Gasangriff. Im Feld ungeschlagen und Steckrübenwinter, der hat die Motten und die Zechen untauglich, Eisenschlepper und Handkarrenhändler, stempeln, gehen und wachen und saufen, betteln, gehen und klauen und knasten. Kohle am Schieben und Einschlag, Suppe ist Armen und Lieder, Arbeit und Brot, Eisengießer und Arbeitsfront. Ihrer Befehl, wir folgen dir, Luftschutzwart und Fliegeralarm. Bombenteppich und Schutt und Asche, Falksturm, Binde und Panzerfaust, Jabu-Angriff und Zusammenbruch, Rheinwiesen und Gefangenschaft, Umerziehung und Trümmerlandschaft. Keine Kloppe, Besatzung, Selfer, Schwarzmarkt, Geschäft und Währungsreform, Wiederaufbauen, Wirtschaftswunder, Wiederaufrüstung und Bausparvertrag, Doppelschichten und Arbeitsunfall. Getränkebude und Abriss, Verfügung, Gnauen auf Rente und niemand mehr da, ein Sohn gefallen, einer Australien, die Frau schon seit 7 Jahren unterm Rasen, so und dann ab ins Seniorenwohnheim. Also was ist der Kollektor die Frage? Wenn Sie nun so auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie dann alles noch einmal so machen? Nein, der hat wirklich nichts begriffen. Wer hat denn gemacht, gemacht? Ich doch nicht. Mit unserem, da wurde gemacht, mein Herr, Herr Kollege, oder meinetwegen auch Kumpel. Nein, der begreift's nicht. Der begreift auch nicht, dass er jetzt weg ist aus den Seniorenwohnheim, zurück in die alte Polackensiedlung, die heute Klein Istanbul heißt. Dass er da auf dem Hof herumsitzt und auf die Kinder aufpasst, auf Kemal und Gülistan, Semra und Tuya, Fatma und Zeki. Dass er schon Paprok und Türkisch kann. Dass er ihr Essen jetzt auch schon fast mag und ihre Lieder. Opa Kollektor nennt sie. Er lacht heute manchmal laut auf. Wartet ganz ruhig auf das Ende.